Ja, bin ich zu verstehen? Sehr schön. Kreisbauerntag. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. In der Kantine der Zuckerfabrik Könnern, Salzlandkreis. An langen Tafeln sitzen 150 Männer und Frauen. Auf dem Podium der Vorsitzende Matthias Sauthoff, ein Ökobauer. Glyphosat sicherlich, das wird es höchstwahrscheinlich in Zukunft nicht mehr geben. Die politische Entscheidung ist da, denke ich mal, sicher gefällt. Sauthoff hat ein Streitthema auf die Tagesordnung gesetzt. Wir werden es trotzdem schwer vermissen, weil wir brauchen es eigentlich in unserem Betrieb. Ich nur nicht mehr als Ökobauer, aber ich weiß schon, wie wichtig es ist. Glyphosat. Geschichten vom Unkraut vernichten. Feature von Duschka Roth. Ich bin überzeugt, dass die Glyphosat-Diskussion rein ideologie getrieben ist. Es wäre doch nicht viel fair, wenn Sie sagen oder die Grünen sagen, wir wollen es einfach nicht, ist eindeutig. Aber Sie müssten wissen, dass danach überhaupt kein Pflanzenschutzmittel mehr geht, auch nicht das im ökologischen Landbau. Die Dosis macht das Gift, das wissen Sie auch, alles ein kluger Spruch. Aber es ist verlogen, wie die Politik und besonders wie ihre Streiter in Berlin da auftreten und uns Landwirten sagen, Glyphosat soll weg. An dem Glyphosat wird ja alles hochgezogen, wieder besseres Wissens. Also das war vielleicht deplatziert. Die Aussage soll sein, das sei eine Ideologie. Das hatten wir schon mal, das scheitert. Und ich sage Ihnen voraus, das, was Sie machen, scheitert. Einige Wochen später. Auf dem Acker von Matthias Sauthoff in Nelben bei Könnern steht der junge Weizen etwa 10 cm hoch. So, hier sehen wir jetzt Weizen. Gut entwickelt. Der ist jetzt Ende Bestockung. Und wir sehen hier natürlich auch unser Unkraut. Ja. Hier wächst es. Und das müssen wir jetzt versuchen, noch ein bisschen zu minimieren. Ja. Ein bisschen auszudünnen. Dafür haben wir hier einen Exaktstriegel. Und striegeln damit durch das Getreide durch. Das heißt, man sieht das hier schon, man merkt es auch schon an den Füßen. Es wird auf einmal fluffiger, da wo er gearbeitet hat. Ja. Der Traktor zieht den Exaktstriegel hinter sich her. Lange, dünne, metallisch glänzende Zinken flirren über den Boden. So, und jetzt haben wir hier praktisch, schön zu sehen, einen Haufen Erde bewegt zwischen den Weizenpflanzen, haben dadurch Kraut rausgezogen und haben auch teilweise kleines Kraut verschüttet. Ja. Der Weizen ist stark genug, der wird also nicht rausgerissen, der hat eine ordentliche Wurzel, der verträgt das Ganze. Und dadurch haben wir jetzt anschließend nach diesem Striegelgang eigentlich die ganze Unkrautbekämpfung schon fertig für dieses Jahr. Im Vorjahr hat Sauthoff seinen Betrieb komplett auf ökologische Landwirtschaft umgestellt. So, und das ist jetzt Verzicht auf Pflanzenschutz und eine mechanische Unkrautbekämpfung und man sieht auch, es funktioniert. Ja. Der Aufwand ist sicherlich ein bisschen höher. Die Arbeitsbreite ist nicht ganz so wie bei einer Spritze. Bei einer Spritze haben wir heute ja, 30, 36 Meter Arbeitsbreite. Bei so einem Striegel, da sind wir bei 12 Meter. Jetzt so, sicherlich gibt es auch noch größere, aber wo ich sage, nee, das ist doch so, was sich gut händeln lässt. Und ja, wenn man dann sieht, wie hinten so die Zinken arbeiten, es sieht aus, als ob sie flimmern würden in der Sonne, ja, aber letztendlich bewegen die sich alle über Federzüge. Und reißen da wunderbar das Unkraut raus und lassen den Weizen stehen. Sauthoff fährt an seinen Feldern vorbei. Auf einigen stehen riesige Windräder. Die ersten Pflanzen treiben aus. Sonnenblumenfeld, dahinter eine Blühfläche, Zuckerrüben. Er kam in den 90er Jahren aus Niedersachsen nach Sachsen-Anhalt, um sich vom elterlichen Hof zu lösen und einen eigenen Betrieb zu gründen. Ja, ich will auch noch eine Tasse Kaffee trinken. Auch kein Problem. Auf dem Hof in Nelben. Neben der Eingangstür des Hauses hängt das Wappen der Sauthoffs. Getreide, Ehren und Mühlräder, ne? Ach, das sind Mühlräder. Ja, das sind Mühlräder. Aber mit der Müllerei. Und was hat der Löwe in der Hand? Hm? Der linke? Ach, der hat. Ich kenne die ganze Bedeutung, kenne ich nicht so, aber. Hat auch einen tieferen Sinn gehabt. Beim Kreisbauerntag hatte Sauthoff das Thema Pflanzenschutz angesprochen. Es ging ihm um die Belastung des Bodens und was die Landwirte dagegen tun könnten. Ich weiß, dass die Landwirte das Thema selbst sehr kritisch sehen mittlerweile. Ja, und auch, ich denke mal, mehr und mehr darüber nachdenken, diesen flächendeckenden Glyphosateinsatz zu reduzieren, weil letztendlich ist es ein sehr gutes Mittel und letztendlich braucht man es vielleicht auch mal wirklich für wichtige Aufgaben. Denn die Abschaffung von Glyphosat würde nur andere Mittel auf den Plan rufen. Der Kern des Problems liegt für ihn in der standardisierten Form der Bewirtschaftung von Ackerland. Wo wir eben von weg müssen, ist dieses, dass es eben in der Bewirtschaftung der Flächen und in der Planung der Bewirtschaftung der Flächen eigentlich fest mit integriert ist. Da müssten wir eigentlich von weg. Ja, und ich denke mal, das hat auch ein bisschen was damit zu tun mit integriertem Pflanzenschutz, dass man einfach guckt, muss ich das denn diesmal nehmen? Reicht es nicht doch mit der Scheibenegge oder mit dem Grubber oder mit dem Pflug nochmal die Flächen zu bewirtschaften, damit das Ausfallgetreide bzw. das Unkraut einzuarbeiten, unterzuarbeiten, sodass es der neuen Kulturpflanze dann nicht mehr stört. Und ja, da gehen auch so ein bisschen die Philosophien auseinander, aber ich denke mal, langfristig wird eine Philosophie, die nur auf so ein Mittel setzt, nicht weit kommen, da wir das ja auch gesehen haben, wir haben immer mehr Resistenzenbildung, wir haben immer mehr Probleme, dass eben Glyphosat sich dann eben auch in Bodenschichten bzw. im Grundwasser anreichert, sodass wir da langfristig gesehen ja, ich sag mal, in der Sackgasse sind. Die fruchtbaren Böden zwischen Elbe und Saale. Seit Jahrtausenden liefern sie Nahrung für Mensch und Tier. Pflanzenschutz war Handarbeit. Den Pflug ziehen, Unkraut jäten, Rüben verziehen, Kartoffelkäfer absammeln. Erst vor etwa 150 Jahren beginnt die Industrialisierung der Landwirtschaft und damit auch der großflächige Einsatz von Chemikalien auf den Feldern. Zunächst Eisensulfat, Kupfersulfat und Schwefelsäure. 1892 entwickelt Bayer das erste synthetisch hergestellte Insektizid, das später auch als Herbizid verwendet wird und heute wegen seiner giftigen Nebenwirkungen europaweit verboten ist. Stattdessen kommen andere Stoffe zum Einsatz. Seit den 1970er Jahren vor allem das günstige und breit wirkende Glyphosat. Durch Anwendung von Pestiziden steigen die landwirtschaftlichen Erträge, was den Einsatz sehr attraktiv macht. Wir stehen genau in der Windrichtung. Das passt selber, das riecht natürlich schon. Ja, ein bisschen. Ein bisschen riecht's, aber wenn es eingearbeitet ist, riecht's nicht. Ein kahles Feld auf der Querfurter Platte. Heute wird hier Gülle ausgebracht, also der Boden mit Nährstoff angereichert. Dann wächst alles umso besser. Es soll aber nur die Kulturpflanze wachsen. Deshalb wurde die Fläche nach der letzten Ernte mit Glyphosat behandelt. Und hier sieht man eigentlich, können wir gucken mal, das ist totgespritzt, ja, und du hast die Frühjahrskräuter, die hast du dabei. Hier Klettenlabkraut zum Beispiel, das kommt jetzt sicherlich wieder. Ja, hier ist der Ausfallraps von, der kommt auch teilweise mit durch, der treibt alles nochmal durch. Jörg Kamprath ist seit 20 Jahren Vorsitzender der Agrargenossenschaft Querfurt. Ein konventioneller Betrieb mit Milchwirtschaft und mit Ackerbau auf 2800 Hektar. Glyphosat gehört hier zum Standard. Es ist einmal sauber, jawohl, hier Quecke zum Beispiel. Sowas kommt natürlich jetzt und treibt im Frühjahr neu nach. Ansonsten ist die Fläche hier eigentlich sauber. Sauber heißt im Sinne von nicht grün. Für Jörg Kamprath ist Glyphosat unverzichtbar. Es geht um saubere Bestände auf den Feldern, ohne viel Unkraut, ohne Konkurrenz für die Kulturpflanze. Das ist das, was ich sage. Wenn man einen Luzerne hier zum Beispiel ist schon jetzt drittes Standjahr. Und sobald die ein bisschen lückig wird, kommen natürlich irgendwelche Beikräuter mit durch, wie das Hirtentäschel, ja, die Taubnessel da mit drin, der Löwenzahn. Wenn die Bestände wirklich geschlossen sind, hältst du diese Un- und Breikräuter nach unten gedrückt. Glyphosat, ursprünglich als Rohrreiniger entwickelt, wird in den 1970er Jahren von der US-amerikanischen Agrarchemiefirma Monsanto auf den Markt gebracht. Das Breitbandherbizid tötet fast alle einkeimblättrigen und zweikeimblättrigen Pflanzen ab und erfasst so ein breiteres Spektrum an Unkräutern, als es andere Herbizide können. Durch solch ein Pflanzenschutzmittel wird die pfluglose Bodenbearbeitung erst möglich. Denn die Chemie säubert den Acker, ohne dass die Scholle mühsam umgebrochen werden muss, ohne dass der aufgewühlte Boden austrocknet, ohne dass Wind und Regen den wertvollen Boden wegfegen oder wegspülen. Glyphosat zieht über die Blätter in die Wurzel ein und wirkt gezielt auf einen bestimmten Stoffwechselprozess, der bei Pflanzen und Mikroorganismen existiert, nicht aber bei Tieren. Glyphosat ist somit für Tier und Mensch ungiftig. Soweit die Theorie. Glyphosat per se als Mittel, wenn wir jetzt an den Menschen denken, ist relativ wenig akut toxisch. Das heißt, das ist ja auch das Hauptargument, dass man gesagt hat, das ist kein Problem für die Menschen. Maria Fink lehrt an der Universität Kassel ökologischen Pflanzenschutz. Aber erstens wird Glyphosat nicht alleine eingesetzt, sondern Glyphosat wird in Kombination mit sogenannten Formulierungshilfen eingesetzt. Und die sorgen dafür, dass es auch deutlich giftiger wird. Gerade die Formulierungshilfen selber sind häufig sehr giftig, gerade in Roundup, das ist bekannt. Dann, auch wenn es nicht akut toxisch ist, gibt es eben neben der akuten Toxizität erstens die Frage, wirkt es sich genotoxisch aus, das heißt, wirkt es auf die DNA und kann damit möglicherweise Krebs auslösen. Das wird sehr stark debattiert und es gibt sehr viele Hinweise, dass dem so ist. Da gibt es dann keinerlei sichere Dosis, wenn es um Krebsauslösung geht. Das hat nichts mehr mit Toxizität zu tun. Das Zweite ist aber, dass Glyphosat ein sogenannter Endokrindisruptor ist. Das heißt, übersetzt ein Pseudohormon, wenn das hilft. Die sogenannten Pseudohormone, die wirken wie Hormone, auch wenn sie chemisch nicht dieselben sind. Und das führt dann zum Teil zu falschen Entwicklungen und eben im Fall von Glyphosat ist es eben auch in Zusammenhang gebracht worden mit den sogenannten neurodegenerativen Krankheiten. Das heißt, Krankheiten, die das Nervensystem befallen und einfach zur Degeneration führen. Das wäre Alzheimer, das wäre Parkinson, um nur einige zu nennen, oder ALS, eine Krankheit, die dann den Abbau des gesamten Nervensystems, also des ganzen Bewegungsapparates, zur Folge hat. Ob solche Zusammenhänge zutreffend sind, darüber streiten Befürworter und Gegner. Die Vertreiber von glyphosathaltigen Produkten werden nicht müde zu betonen, der Stoff sei halb so giftig wie Kochsalz. Für diese Sendung gab Thoralf Küchler, der damalige Pressesprecher von Monsanto Deutschland, im Sommer 2018 ein Interview. Inzwischen ist Monsanto von der Bayer AG übernommen worden. Deren Pressestelle hat das Interview zurückgezogen. Das ist rechtlich möglich, wenn eine geänderte Meinung des Interviewgebers vorliegt. Allerdings ist dies nicht wirklich erkennbar, denn der Monsanto-Pressesprecher hat inhaltlich zu Glyphosat im Wesentlichen das Gleiche gesagt, was jeder auf der Bayer-Website hiersinddiefakten.de nachlesen kann. Zitat: Glyphosat wurde in 4 verschiedenen Programmen der Weltgesundheitsorganisation WHO bewertet. 3 der WHO-Programme haben übereinstimmend mit Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt festgestellt, dass Glyphosat bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sicher ist und dass von Glyphosat keine Krebsgefahr ausgeht. Die einzige Ausnahme bildet die Internationale Krebsforschungsagentur, IARC. Sie untersucht allerdings nicht, ob ein Stoff bei der Anwendung im Alltag Krebs erzeugt, sondern lediglich, ob er grundsätzlich dazu in der Lage ist. Die IARC stuft auch rotes Fleisch und heiße Getränke als wahrscheinlich krebserregend ein. Zitat Ende. So Sven, was meinst du? Passt? Schön. Leonard van Oeft, Betriebsleiter von Gut Edlau. Ja, also Scheiben brauchen wir jetzt. Ein ökologischer Ackerbaubetrieb im Salzlandkreis. Auf dem Feld sind die Ackerbohnen noch recht klein. Vielleicht 5 Zentimeter ragen die Pflanzen aus dem Boden. Das Beikraut dazwischen ist für einen Laien nicht wirklich erkennbar. Für die Hacke schon. Also diese Hacke, die wir hier haben, die ist kamerunterstützt. Das bedeutet, dass hier eine Kamera, die an der Hacke während der Überfahrt im Pflanzenbestand die Reihen erkennt durch den farblichen Unterschied zwischen grünen Pflanzen und braunem Boden. Und dann gibt diese Kamera über einen Bordrechner des Geräts in Echtzeit Signale an einen seitlichen Verschieberahmen aus, der dann dafür sorgt, dass diese Hacke tatsächlich sehr präzise an den Pflanzenreihen entlangfahren kann. Und so einfach durch das exakte nahe Ranrücken an die Pflanzen, die wir tatsächlich hier am Wachsen halten wollen, entlangführt. Die Maschine rattert, wirbelt Staub auf, fährt über den Acker. Übrig bleiben perfekt gesäuberte Bestände. Nur die Ackerbohnen ragen noch aus den aufgehäufelten Reihen. Ich könnte den ganzen Tag nur drin rumlaufen. Gut Edlau ist ein Familienbetrieb und wird seit Generationen von Familie Becher bewirtschaftet. Unterbrochen nur durch die Zeit der Zwangskollektivierung, die mit der Wiedereinrichtung des Betriebes in den 1990ern endete. Seit 2013 werden die etwa 400 Hektar Ackerland ökologisch bewirtschaftet. Leonard van Oeft ist Ende 20 und im ersten Jahr Betriebsleiter, als Elternzeitvertretung für Bauer Becher. Da ist ein Feldhase. Leonard van Oeft hat in Biobetrieben in Brandenburg und Sachsen-Anhalt gelernt, dann an der Uni Kassel ökologische Landwirtschaft studiert und als Landwirt in England, Australien, Kanada und Deutschland gearbeitet. Dem Ökobauer stehen keine chemischen Mittel zur Unkrautbekämpfung zur Verfügung. Also muss er das Problem über Bodenbearbeitung lösen. Ein Eingriff, der von konventionellen Landwirten als kritisch betrachtet wird. Denn Pflügen kostet Zeit und Kraftstoff, setzt CO2 frei und birgt die Gefahr der Bodenerosion bei Regen. Und zum Pflügen ist natürlich auch zu sagen, dass der Ökolandbau, weil mechanisch Unkraut reguliert wird und dies halt durch das Verschütten von Unkraut passieren muss, ist der Ökolandbau einfach mehr auf Bodenbearbeitung angewiesen. Und das ist auch, würde ich sagen, die stetige Hausaufgabe des Ökolandbaus in seiner Weiterentwicklung und Verbesserung, sich selbst immer wieder die Frage zu stellen, wie viel Intensität in der Bodenbewirtschaftung brauchen wir wirklich? Und wie weit können wir reduzieren? Gut Edlau war 2013 der erste Betrieb in der Gegend, der ökologisch betrieben wurde. 2018 haben fast alle Betriebe in der näheren Umgebung auf Bio umgestellt. Das entspannt die Lage, sagt van Oeft, da nun fast alle angrenzenden Flächen ökologisch bewirtschaftet werden und keine Konflikte mehr bestehen wegen Abdrift von Pflanzenschutzmitteln auf die eigenen Felder. Der Einsatz von Glyphosat auf landwirtschaftlichen Flächen in Deutschland ist streng geregelt. Innerhalb eines Kalenderjahres können auf ein und derselben Fläche nur maximal 2 Behandlungen im Abstand von mindestens 90 Tagen durchgeführt werden. Pro Hektar und Jahr dürfen außerdem nicht mehr als 3,6 Kilogramm Wirkstoff ausgebracht werden. Es gibt natürlich die Alternative, klar. Jörg Kamprad sitzt am Besprechungstisch in seinem Büro in Querfurt. In der Glasvitrine hinter ihm sind Auszeichnungen und kleine Traktormodelle. Ein müder Jagdhund liegt neben dem Schreibtisch und verdaut die Taube, die er zuvor im Stall gefangen hat. Und ich habe ihm im Vorfeld ja erklärt, dass wir die Flächen einmal in der Regel nach der Ernte mit Glyphosat behandeln, um halt Problemunkräuter rauszunehmen. Und über die Giftigkeit haben wir halt keine festen Studien. Wir vermuten, dass es krebserregend ist. Wir haben überall die Vermutungen dahinter. Und aus dem Grund heraus sage ich, okay, schränke es weiter ein, so weit als möglich. Die Alternative heißt also Pflug oder massive mechanische Bodenbearbeitung. Das bedeutet zweierlei Dinge. Zum einen die Freisetzung von Kohlendioxid, nämlich weil sie die organische Substanz im Boden anregen durch die Lufteinbringung. Zum anderen ist es arbeitsintensiv. Der Pflug kostet viel Kraft, kostet viel Kraftstoff, kostet viel Zeit. Einmal aus zeitlichen Gründen und einmal auch aus ökonomischen Gründen sagen wir nein. Wir sind hier eine Pfluglosregion und demzufolge sagen wir, das Glyphosat als Totalherbizid ist für uns ein Baustein in der pfluglosen Bodenbearbeitung. Der Streit über die Gefahr für Mensch und Umwelt, die von Glyphosat ausgehen könnte, bekam 2017 größere Aufmerksamkeit, als über die Verlängerung der EU-Zulassung abgestimmt wurde. Für weitere 5 Jahre darf Glyphosat nun verwendet werden. 2018 dann sorgte ein Urteil aus den Vereinigten Staaten für neuen Zündstoff. Ein Schwurgericht erkannte einem an Krebs erkrankten Hausmeister einer Schule Schadensersatz in Millionenhöhe zu. Er hatte über Jahre mit Glyphosat das Schulgelände von Unkraut befreit und ist an Lymphdrüsenkrebs erkrankt. Nun soll der Chemiekonzern Monsanto zahlen. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Weitere 9000 Klagen sind anhängig. 2019 gerät Glyphosat auch in Deutschland immer stärker in die Kritik. In Bayern unterschreiben 1,7 Millionen Menschen für ein Volksbegehren Artenvielfalt unter dem Titel »Rettet die Bienen«. Es geht um mehr Biolandwirtschaft und weniger Pestizideinsatz. Immer mehr Kommunen, unter anderem Rostock, Dresden und seit kurzem auch Berlin, verzichten auf den Glyphosateinsatz für ihre Parks, Friedhöfe und Sportplätze. Aus den Bauernverbänden kommt immer wieder Kritik an den kommunalen Glyphosatverboten. Wir sind breit aufgestellt. Sie finden in Querfurt Durum, sie finden Weizen, sie finden Wintergerste, sie finden Hafer, sie finden Luzerne, Raps, Zuckerrüben, Silomais. Wir haben Honigpflanzen angebaut, also eine Honigpflanzenmischung auf allen Kleins- und Restflächen. Unsere Imker freut's. Wir schauen, wie es funktioniert. Also so richtig bin ich immer ein wenig skeptisch. Jörg Kamprad aus Querfurt ist im Vorstand des Landesbauernverbandes Sachsen-Anhalt engagiert. Die Sache mit den Bienen klingt irgendwie nach schlechtem Gewissen. Wir haben unsere eigenen Bienen. Gut, für die machen wir es jetzt eigentlich nicht. Wir machen es mehr für die Stadt- und Randimker, weil deren Flächen liegen genau vor der Haustür. Also für unsere Bienen machen wir es eigentlich weniger. Die Mittel, die Kamprad im konventionellen Landbau nutzt, sind wahrscheinlich schädlich für Insekten. Neuere Studien zeigen, dass sich auch Glyphosat auf die Mikroflora der Bienen auswirkt und damit ihr Immunsystem schwächt, sie anfälliger für Krankheiten macht. Dazu kommt, dass Glyphosat eben ein Antibiotikum ist und als Antibiotikum viele Mikroorganismen beeinträchtigen kann. Maria Fink, Professorin für Pflanzenschutz am Fachbereich Ökologische Agrarwissenschaft der Universität Kassel, kennt die Studien, die 2018 für Aufregung sorgten. Inzwischen hat man es eben auch sehr deutlich nachgewiesen, dass es eben auch zum Beispiel bei den Bienen heftige Auswirkungen hat. Da ganz junge Bienen, die neu geboren sind, die sind praktisch steril, kommen die aus ihrem Ei. Und wenn die mit Glyphosat in Berührung kommen und das Glyphosat wird eingetragen von den anderen Arbeiterbienen, dann wird die Besiedlung dieser jungen Bienen mit ihrer notwendigen Mikroflora, die sie sich von den Kolleginnen praktisch holen, verlangsamt. Sie wird nicht gestoppt, sondern sie wird nur reduziert und es dauert länger. Und in dieser Zeit sind diese Bienen dann, haben ein deutlich geschwächtes Immunsystem und sind gegenüber bestimmten Pathogenen deutlich anfälliger. Es war seine Frau Martina, die Matthias Sauthoff überredet hat, einen Unikurs über Bienen zu besuchen. Begeistert hat er sofort zwei Völker gekauft. Und jetzt ist er stolz darauf, mehr Mitarbeiter als VW zu haben. Sieht man schön, immer die angeflogen kommen, die haben unten den Pollen dran. Die Mädels sind schwer beladen. Die Entscheidung, den Betrieb auf ökologisch umzustellen, hat der Bauer noch keinen Tag bereut. Bei mir zieht da die ganze Familie mit und mittlerweile auch die Mitarbeiter. Also die sagen auch, zum Beispiel letztes Jahr waren wir am Getreidedröschen und hatten vorne eine kleine Havarie am Schneidwerk. Und da klopft mich mein Mitarbeiter auf die Schulter, wie wir da so einen Ersatzteil gewechselt haben. Und sagt er, Mensch, guck dir mal das Schneidwerk an, hier ist alles voll mit Schneckchen, mit Käfern, mit Marienkäfern, mit Ohrenkneifer und wie sie alle heißen. Das haben wir ewig nicht gehabt. Die moderne, hochentwickelte Landwirtschaft der Industrieländer mit Hochleistungssorten und Einsatz von Pflanzenschutz, Dünge und Futtermitteln macht es, zumindest rechnerisch, möglich, die Weltbevölkerung zu ernähren. Das Ergebnis ist eine intensive Nutzung der Flächen, letztlich ihr Verbrauch, Waldrodungen, Monokulturen, Pestizideinsatz. Der großflächige Anbau von genverändertem Soja und Mais in Nord- und Südamerika ist ein Beispiel dafür. Die Pflanzen sind resistent gegen Glyphosat und so wird der Einsatz des Pflanzenschutzmittels noch effektiver. Soja und Mais landen zu großen Teilen in den Futterkrippen der Massentierhaltung Europas. Um wirtschaftlich effizient zu sein, fügen sich Großbetriebe in das System ein. Als Jörg Kamprad 1998 den Vorsitz der Agrargenossenschaft Querfurt übernahm, musste er erst abbauen, um aufbauen zu können. Den meisten Gewinn erzielt der Betrieb aus dem Hopfen- und Obstanbau. Das System jetzt aufzubrechen, hält er für zu riskant. Das ist ja das Problem. Wenn wir unseren Betrieb morgen auf Bio umstellen wollen würden, würde bedeuten, ich müsste den gesamten Betrieb umstellen. Ich kann das nicht abspalten. Den gesamten Betrieb umstellen für Querfurt bedeutet aber, ich muss auch den Hopfen und den Obstbau mitnehmen. Und das sind die Kulturen, die es echt am schwierigsten haben in der Biosektor, weil die Bestände dafür nicht hergeben. Und den Hopfen gibt es nicht so in dem Biomarkt. Wir sind also Bio-Biere gibt es nicht wirklich viele. Und das heißt bei uns, wir müssten den Gesamtbetrieb mitnehmen und das kann ich de facto nicht. Ich kriege den Gesamtbetrieb, also müsste ich den Betrieb spalten. Und das ist etwas, was ich mir natürlich schwer tue, so einen Betrieb auseinanderzuschlagen. Weil es auch eine Genossenschaft ist. Das heißt, ich müsste meine Mitglieder fragen, denen erklären und die aufführen. Da kommt ein Generationsproblem zusammen. Du hast Mitglieder, die sind 75 und du hast welche, okay, die sind 35. Und die sollen aber alle mitziehen. Die retten auch sagen, wieso, wir haben doch alles gut gemacht, warum willst du jetzt alles auseinanderhauen? Wirtschaftlich muss Kamprad den Betrieb auf dem gleichen Level halten. Die Rechnung ist deshalb so riskant, weil er als Biobetrieb weniger produzieren kann und entsprechend höhere Margen bekommen müsste, um die laufenden Kosten zu decken. Bio bedeutet, dass du zwingend eigentlich mehr Geld brauchst als vorher, weil die jährlichen Ertragsschwankungen sind größer. Die Abhängigkeiten von der Natur sind größer. Der konventionelle Anbau macht hier nur eines, der glättet dir deine Risiken. Dass du nicht solche Ertragsschwankungen hast, sondern wir relativ hohem Niveau irgendwo querziehen. In Bioproduktion kann das sein, du hast eine Top-Ernte und im Folgejahr aus welchen Bedingungen auch immer, er wird Trockenheit oder zu nass, stürzt dir das komplett ab. Jetzt bist du hier aber ein Unternehmen, wo Familien dranhängen, die du auch bezahlen willst und bezahlen musst. Und dann hast du schlechte Jahre, also brauchst du mehr Geld, um sowas ausgleichen zu können. Das ist der Effekt Bioproduktion. Das Risiko im Sektor wird größer für die Unternehmen. Gleichzeitig wäre eine Umstellung für die Agrargenossenschaft Querfurt auch eine logistisch komplizierte Frage. Und das zweite Problem, was wir in der Firma haben bei unseren Mengen, wir müssen zwingend in Eigenlager investieren. Also du musst dann deinen Roggen und deinen Dinkel und deinen Durum, den wir haben, halt selbst lagern können, weil die Mühlen sind mit unseren Strukturen nicht, also Biomühlen sind mit unseren Strukturen nicht kompatibel. Die wollen jede Woche Weizen, keine Frage, aber es ist nicht 50 Tonnen die Woche. Momentan lagern wir Weizen aus mit 500 Tonnen die Woche. Das heißt also, das muss ja auch wie funktionieren. Und deswegen musst du die Mengen selbst haben und in kleinen Mengen immer fahren können, dorthin. Und dieses Lagerbauen heißt bei uns aber auch mindestens, wir brauchen 1,2, 1,3 Millionen Euro. Und das musst du haben, das Geld, das ist das Problem. Die Kritik an Glyphosat ist bisher in erster Linie an die Hersteller und an die Landwirte gerichtet. Die Gegner fragen, braucht ihr das? Warum gefährdet ihr unsere, aber auch eure Gesundheit? Warum zerstört ihr die Natur? Vergiftet den Boden? Tötet die Insekten? Die Antworten sind komplex und werfen neue Fragen auf. Wie soll Landwirtschaft betrieben werden? Wenn wir uns als Verbraucher eine nachhaltige und der Natur zugewandte Landwirtschaft wünschen, dann müssen auch wir umdenken, uns fragen, was wollen wir essen? Und wie viel sind uns unsere Lebensmittel wert? Glyphosat. Geschichten vom Unkraut vernichten. Feature von Duschka Roth. Mit den Landwirten Matthias Sauthoff, Jörg Kamprad und Leonhard van Ülft sowie Professorin Maria Fink. Es sprachen Lisa Hirdiner und Martin Reik. Redaktion Tobias Barth. Schnitt Christian Grund. Ton André Lüer. Regieassistenz Anne Osterloh. Regie Andreas Meinetzberger. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2019.